Alles Lob gehört Allah, der mir trotz meines hohen Alters Ismail und Ishak geschenkt hat. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebets.